Soll ich jetzt auch mal irgendwas? Halt's Maul. Er war bei Bullen und den Spasten, nur wollte dort nicht länger rasten. Seine Eier klein und scheiße überlässt er auf dem Greise. Keine Ahnung von Musik, kopierte den Versager-Beat. Totos können kann nicht sein, drum hau ich ihm die Fresse rein. Wenn der Toto in deinem Ghetto ist und dein Hund die Scheiße von sich frisst, dann weißt du, renn jetzt lieber fort, sonst schmeißt sein Reim dich über Bord. Toto, Dieter und Fischbacke hauen den Bachern auf die Kacke. Hey Toto, du kleiner Pimmel, du kommst in den Rapper-Himmel. Deine Beats und deine Wipes sind der größte Hip-Hop-Scheiß. Echt unfassbar, aber wahr, der Toto war bei Superstar. Wenn der Toto in deinem Ghetto ist und dein Hund die Scheiße von sich frisst, dann weißt du, renn jetzt lieber fort, sonst schmeißt sein Reim dich über Bord. Die Performance war nicht delicious für den Recall von dem Dünches. Wenn der Toto in deinem Ghetto ist und du nicht mehr sicher richtig bist, ob er nach dem vierten Bier schon kotzt oder er grad nen Reim verrotzt. Delicious auf Dünches. Delicious und Dünches kann man doch wohl reimen, oder?